live zugeschaltet. Herr Capane, wie hat man denn in Brüssel auf dieses Abstimmungsergebnis heute reagiert? Es gibt natürlich eine Vielzahl von Reaktionen, aber ich zitiere vielleicht einfach mal eine einzige Stimme. Erstens, weil sie die wichtigste ist und zweitens, weil sie eigentlich ganz gut auch den Tonfall aller weiteren Äußerungen, die es bislang gegeben hat, zusammenfasst. Das ist die Stimme von Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten. Der hat Sekunden nach der Abstimmung im Londoner Unterhaus eine Pressemitteilung verteilen lassen und da finden sich folgende Punkte drin. Erstens, die Europäische Union setzt die Ratifizierung des Austrittsvertrags fort. Ich füge hinzu, als wäre nichts gewesen. Wir ziehen diese Sache durch, ist die Botschaft. Zweitens, die Gefahr eines ungeordneten Brexits ist durch die Abstimmung größer geworden und die EU wird ihre Vorbereitungen darauf fortsetzen. Also, wir lassen uns nicht bange machen durch die Gefahr eines ungeregelten Brexits, sondern wir bereiten uns weiter gewissenhaft darauf vor, für den Fall, dass es so kommt. Das Vereinigte Königreich soll jetzt endlich seine Vorstellungen über sein weiteres Vorgehen so schnell wie möglich Brüssel mitteilen, fordert der Kommissionspräsident und er schließt seine Pressemitteilung dann mit dem Satz, die Zeit ist fast abgelaufen. Wenn ich das mal subsumieren soll, dann käme ich zu dem Ergebnis, das ist nicht nur eine sehr kühle Adresse, das ist geradezu eine Abfuhr an alle, die glauben, dass man jetzt mit dieser klaren Ablehnung aus dem Londoner Unterhaus nach Brüssel kommen könnte, um dort einen völlig anderen Austrittsvertrag auszuhandeln. Unterstützt wird das beispielsweise von Udo Bullmann, dem Fraktionschef der Sozialdemokraten, Spitzenkandidat der SPD für die Europawahl, der gesagt, wer jetzt nach Brüssel kommt, in der Hoffnung, er könne beispielsweise den Backstop wegverhandeln, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass dieser Versuch reine Zeitverschwendung ist. Also Juncker schien da schon recht gut vorbereitet auf dieses Ergebnis zu sein. Das war ja auch erwartet worden. Aber hat sich denn für Brüssel damit irgendwas verändert? Naja, wie gesagt, der Kommissionspräsident hat ja darauf hingewiesen, die Gefahr eines ungeordneten Brexits ist größer geworden damit. Das unterstreicht der EU-Kommissionspräsident damit. Und diesen ungeordneten Brexit, der würde ja mutmaßlich katastrophale Folgen haben, jedenfalls für eine längere Zeitspanne für die Menschen auf der britischen Insel. Aber er hätte auch negative Konsequenzen für die Europäische Union selbst. Beispielsweise würde es dann ja die harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland geben, wenn nicht noch irgendeine nicht vorhersehbare Lösung vom Himmel fällt. Das kann die Europäische Union eigentlich nicht wollen. Aber gleichwohl ist die Botschaft an London heute Abend, wir werden von dem, was wir da ausgehandelt haben, nicht abrücken, weil es eben ein fairer und ausgewogener Verhandlungskompromiss ist. Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, hat kurz und bündig mitgeteilt, es gibt keine Nachverhandlungen zu diesem Austrittsabkommen. Wenn ich mal einen Hinweis geben sollte, wo vielleicht noch ein Fünkchen Hoffnung steckt, dann ist das in dem, was da in den nächsten Tagen in London abläuft. Elmar Brok, der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion, hat heute Abend gesagt, wir können jetzt erstmal gar nichts tun, wir müssen gucken, ob Theresa May dieses Misstrauensvotum überlebt. Falls Labour keine Mehrheit bekommen könnte, dann könnte es sein, sagt er, da gäbe es Signale, dass Labour auf einen neuen Kurs einschwenkt und sagt, wir wollen jetzt das Ziel verfolgen, mit der Europäischen Union in einer Zollunion zu bleiben. Das würde die roten Linien, die London zu Beginn der Verhandlungen gezogen hat, komplett verschieben. Das könnte sowas sein wie ein Gamechanger, wie man heute so gerne sagt. Damit würden sich die Bedingungen für das Aushandeln einer zukünftigen Partnerschaft deutlich verändern und vor allem ein Backstop wäre damit völlig überflüssig. Aber ob es so kommt, ob in London tatsächlich dieser Weg gegangen wird, den Brok das skizziert hat, also das Misstrauensvotum gegen May wird abgelehnt, Labour bekommt keine Neuwahlen und schwenkt dann auf diesen Kurs Zollunion ein, das muss man einfach abwarten. Also noch viel im Konjunktiv heute Abend. Danke aber für diese Einschätzung, Peter Capern, unser Brüssel-Korrespondent. Und das